want to lock in my mom. Was haben wir getan? Wir kommen nicht mehr klar. Warum ist es so hart? Ich vermisse, wie wir waren. Eben waren wir noch da. Und du lagst in meinem Arm. Was haben wir getan? Wir kommen nicht mehr klar.